In jeder einzelnen Dünndarmzotte befindet sich ein winziges Blutgefäß. Es wird mit den resorbierten Molekülen gefüttert. Alle Gefäße des Dünndarms laufen zusammen und fließen dann durch die Leber, die unsere Nahrung auf Schadstoffe und Gifte prüft. Gefährliches kann hier noch vernichtet werden, bevor es in unseren großen Blutkreislauf übergeht. Essen wir zu viel, werden hier erste Energiespeicher angelegt. Von der Leber aus fließt das nahrhafte Blut direkt zum Herzen. Von hier aus wird es mit einem kräftigen Stoß zu den vielen Zellen des Körpers gepumpt. Ein Zuckermolekül landet dann zum Beispiel bei einer Hautzelle in der rechten Brustwarze. Hier wird es aufgenommen und mit Sauerstoff verbrannt. Dabei entsteht Energie, um die Zelle lebendig zu halten, und als Nebenprodukte fallen Wärme und winzige Mengen Wasser an. Insgesamt passiert das bei so vielen Kleinzellen gleichzeitig, dass wir konstant 36 bis 37 Grad Celsius warm sind. Das Grundprinzip von unserem Energiestoffwechsel ist einfach. Damit ein Apfel heranreift, verbraucht die Natur Energie. Wir Menschen wiederum zerkleinern den Apfel und verbrennen ihn anschließend bis auf die Molekülebene. Die dabei wieder frei werdende Energie nutzen wir, um zu leben. Alle Organe, die aus dem Darmrohr entstehen, können Brennmaterial für unsere Zellen beschaffen. Auch unsere Lungen machen nichts anderes, als mit jedem Atemzug Moleküle aufzunehmen. Luft holen bedeutet dann sozusagen, gasförmige Nahrung zu sich zu nehmen. Ein guter Teil unseres Körpergewichts kommt durch die eingeatmeten Atome zustande und nicht nur durch einen Cheeseburger. Pflanzen ziehen sogar den größten Teil ihres Gewichts aus der Luft und nicht aus der Erde. Ich hoffe allerdings nicht, hiermit die nächste Diätidee für ein Frauenmagazin geliefert zu haben. In all unsere Organe stecken wir also Energie. Und erst im Dünndarm bekommen wir auch mal etwas zurück. Das macht Essen zu so einer dankbaren Beschäftigung. Direkt nach dem letzten Happen kann man aber noch keinen Energieschub erwarten. De facto sind viele Menschen dann erstmal müde. Das Essen ist auch noch gar nicht im Dünndarm angekommen, sondern steckt in den Verdauungsvorbereitungen fest. Der Hunger ist zwar weg, weil der Magen durch die Nahrung gedehnt wurde, aber wir sind genauso schlapp wie vor dem Essen und müssen zusätzlich noch Kraft aufbringen für die aufwendige Durchmischung und Zerkleinerung. Dabei fließt eine Menge Blut durch unsere Verdauungsorgane. Viele Wissenschaftler gehen daher davon aus, dass unser Gehirn durch die geringere Durchblutung müde wird. Es gibt auch andere mögliche Ursachen für die Müdigkeit nach dem Essen. Bestimmte Signalstoffe, die wir bei Sattheit ausschütten, können Hirnbereiche stimulieren, die uns müde machen. Die Müdigkeit stört vielleicht unser Gehirn bei der Arbeit. Unser Dünndarm findet sie allerdings prima. Er kann am effektivsten arbeiten, wenn wir angenehm entspannt sind. Dann steht ihm nämlich die meiste Energie zur Verfügung und das Blut ist nicht voll mit Stresshormonen.